Wann hast du angefangen? Es waren die Leute, die mit dir sangen. Eine lange Zeit hast du mit ihnen verbracht. Doch du bist aus diesem Albtraum erwacht. Sie gaben dir das Gefühl, stärker zu sein. Doch sie nutzen dich aus und legten dich frei. Bei uns ist keiner zu